müssen Steuern erheben. Der Staat hat kein Geld. Doch warum lasst ihr dann auch mehr Kanacken rein? Aus aller Welt. Die meisten von ihnen sind kriminell. Doch trotzdem bleiben sie hier. Die Politiker wollen nichts davon hören, weil der Jude hier regiert. Das Volk ist blind und dumm. Und den meisten geht es noch viel zu gut. Da erst, wenn sie nicht mehr in den Urlaub fahren können, ja, dann wächst ihre Wut. Ich weiß, warum ich euch töten werde.